ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit dem Buch von Al-Hajj, inshallah. كتاب الحج بفتح المهملة وكسرها لغتان، يعني كتاب الحج أو الحج، اثنينهم صح. وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق، وأول فرضه سنة ست عند الجمهور، واختار ابن القيم في الهدي أنه فرض سنة تسع أو عشر، وفيه خلاف، اختلف في فرضية الحج متى كان. فمن أهل العلم من يقول أنه كان سنة ست، وهو بالنسبة لصلح الحديبية في عام الحديبية، ومنهم من قال سنة تسع، ومنهم من قال سنة عشر، في خلاف بين أهل العلم. على كل، الحج فرض على المسلم ولو مرض في العمر. والحج، بارك الله فيكم، هذه الكلمة، كلمة الحج، هي القصد، القصد، وهو قصد بيت الله الحرام والشعائر، أماكن الشعائر لأداء عبادة على وجه معين في أيام معلومات، وهي أيام الحج. بارك الله فيكم. Das Buch von Al-Hajj oder Al-Hijj. Al-Hijj oder Al-Hajj. Beide sind richtig. Das ist eine Säule von den fünf Säulen des Islam mit Konsens der Gelehrten. Al-Hajj wurde entweder im Jahre 6, Jahre 9 oder 10 als Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart. Aber es gibt unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten diesbezüglich, wann Al-Hajj als sozusagen, wann Al-Hajj zur Pflicht gemacht worden ist. Al-Hajj ist eine Säule von Säulen des Islam, und ein Muslim muss einmal im Leben pilgern, muss Hajj machen, einmal im Leben. Unter bestimmten Bedingungen. Wenn man diese Bedingungen erfüllt hat, dann muss man pilgern. Al-Hajj sprachlich, das Wort bedeutet beabsichtigen. Beabsichtigen. Und in der Religion, das ist, dass man das Haus Allah subhanahu wa ta'ala beabsichtigt, besucht, und die Orte, an denen bestimmte Rituale der Religion in bestimmten Tagen, die sind die Tage von Hajj, praktiziert werden. Das ist Al-Hajj. Es gibt bestimmte Handlungen an bestimmten Tagen und an bestimmten Orten. Dann sollte man das beabsichtigen, und das ist Al-Hajj. Es ist wichtig natürlich zu verstehen, dass der Muslim, der Zurechnung fähig ist, geschlechtreif ist, einmal Hajj machen muss im Leben natürlich. Al-Bab al-Awwal, Bab فضله وبيان من فرض عليه، يعني على من فرض الحج، وباب فضل الحج. الحديث 600 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. العمرة هي الزيارة، وقيل القصد، وهي قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر معينة، وهي الإحرام والسعي والطواف وحلق أو تقصير. يعني هذه العمرة: الإحرام، السعي، الطواف، والحلق أو التقصير. وسميت العمرة بذلك لأنه يزار بها البيت ويقصد. والعمرة إلى العمرة أي تكرار العمرة، دليل على تكرار العمرة. هذا لا يقصد به تكرار العمرة في نفس الزيارة. بعض أهل العلم قال بلى في نفس الزيارة، ولكن المالكية يقولون يكره في السنة أكثر من عمرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، والمالكية يروا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب أو الندب. والآخرون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل لكي لا يحرج أمته، وإنما ندب ذلك بالقول. والظاهر أن العمرة تكون في جميع الأوقات إلا للمتلبس بالحج، إلا الحج، أو أيام التشريق، أو يوم عرفة، أو أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ولم يعتمر إلا في أشهر الحج، والرابعة كانت في حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العمرة إلى العمرة أي العمرة التي لا يخالطها كبائر، يعني بين العمرة والعمرة ما في كبائر. فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الصغائر، والحج المبرور، المبرور أي المقبول. أو الذي تظهر ثمرته على صاحبه، ما له جزاء إلا الجنة. هذا لا يعني أن الإنسان قد ما يعذب في النار، بس يعني أنه له جزاء الجنة. لذلك قال بعض أهل العلم أن الحج يمحو كل الذنوب التي قبله، طب والكبائر تحتاج إلى توبة. ومن أهل العلم من يقول الحج المبرور يمحو الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عاد كيوم ولدته أمه، ويوم ولدته أمه ما كان عنده ولا ذنب. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع أو عاد كيوم ولدته أمه. فذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، بيان فضل الحج. 654 im ersten Kapitel erstmal, Entschuldigung. Wir sind im Buch von Hajj, der erste Kapitel, die Erzählung über Vorzüge oder Vorteil von Al-Hajj und die Erklärung, wer es verpflichtet, Hajj zu machen. Oder wer es verpflichtet mit Hajj. 654, Entschuldigung. Abu Huraira, Qudwallah alayhi, erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagte: Al-Umratu ila al-Umrah, Umrah zu Umrah. Es Sühne für das, was dazwischen ist, das bedeutet von Sünden. Und eine angenommene Hajj hat keine andere Belohnung außer das Paradies. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Hier kommt das Wort Al-Umrah. Was bedeutet Al-Umrah? Al-Umrah bedeutet eigentlich Besuch. Besuch. Und Al-Umrah, Besuch, das heißt Besuch. Was besucht man oder wo besucht man? Das ist das Besuch des Hauses Allahs, das wird in Mekka. Und man macht dort Ihram, Sa'i, Tawaf, Halq und Taqsir. Ihram, das ist ein Zustand, in dem man bestimmte Dinge machen darf, obwohl die erlaubt bleiben. Aber in diesem Zustand darf man nicht mehr. Und für die Männer, die ziehen sich diese beiden Tücher. Die dürfen nicht mehr zum Beispiel Hosen anhaben oder Socken oder Mützen. Das ist Ihram-Zustand. As-Sa'i, As-Sa'i, erstmal At-Tawaf, Entschuldigung. At-Tawaf, das ist, dass man um das Haus Allahs, um Al-Kaaba, siebenmal kreist. As-Sa'i, das ist das Gehen hin und zurück, das wird hin einmal und zurück einmal, das wird siebenmal hin und zurück, zwischen As-Safa-Hügel und Al-Marwa-Hügel. Al-Halq, Al-Taqsir, das ist Schneiden der Haare oder Rasieren der Haare bei Männern, bei Frauen. Die Frau nimmt von ihrem Zopf 1 cm Haare. Das sind diese vier Säulen eigentlich von einer Umrah. Das heißt, Al-Umrah könnte man sagen, Al-Umrah ist das Besuch oder der Besuch vom Haus Allahs, und damit man dort bestimmte Rituale praktiziert. Und das sind diese Rituale, die man gerade erwähnt hat. Man kann Umrah immer praktizieren. Man kann das in jeder Zeit. Einige Gelehrten sagen, man kann das mehrmals machen. Andere sagen, nein. Man dürfte nicht mehrere Mal im Jahr machen, sondern einmal im Jahr. Oder einmal pro Reise. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Die meisten Gelehrten sagen, man kann jederzeit Umrah praktizieren. Andere sagen, aber nicht bei Zeit von Pilgerreise oder die nächsten 3 Tage, das wird die, sind die Ayam Tashriq. Aber es gibt keine klaren Beweise, wann man Umrah machen darf und wann nicht. Aber allgemein, man sollte Al-Umrah praktizieren für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man eine Umrah gemacht hat und dann eine zweite Umrah, was dazwischen ist von Sünden, kleinen Sünden, wird verziehen, wenn man große Sünden nicht begangen hat. Aber wenn man große Sünden dazwischen begangen hat, dann kann es heißen, dass die kleinen Sünden nicht verziehen werden. Deshalb soll man aufpassen in diesem Zusammenhang. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, Wal-Hajj al-Mabrur, das wird eine angenommene oder eine, sage ich, rechtschaffene Pilger Hajj, Pilgerreisen, hat den Lohn, hat keinen anderen Lohn außer das Paradies, wird nicht anders belohnt außer mit Paradies. Das heißt, wenn man Hajj für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet und Allah nimmt das an, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Person, der Person des Paradies als Lohn geben für Al-Hajj. Natürlich, weil Al-Hajj Sühne ist für die Sünden, für die Kleinen schon. Aber was ist mit den Großen? Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen auch für die großen Sünden, weil der Prophet Muhammad sagte, wenn man Hajj verrichtet und dies wird angenommen, dann kommt man zurück von Hajj wie neugeboren. Also als deine Mutter dich geboren hat, hast du keine Sünden begangen. Du warst schuldfrei. Und wenn man Hajj gemacht hat, dann kommt man zurück schuldfrei. Deshalb sagen sie, große und kleine Sünden werden alle 40. Aber natürlich, das ist umstritten zwischen den Gelehrten. Aber das beweist, wie wichtig ist, dass man pilgert. Da sollte man das nutzen. Da sollte man nutzen. Nicht, dass man sagt, ich warte und warte, dann wird man krank oder hat man kein Geld mehr oder der Weg wird nicht mehr sicher und deshalb hat man keine Möglichkeit, Hajj zu machen. Deshalb sollte man aufpassen. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح هل يوجد على المرأة عند البخاري كذلك بارك الله فيكم من حديث عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور الحج المبرور أفضل الجهاد إذن جهاد المرأة هو الحج والحج المبرور من أفضل العمل أفضل الجهاد لماذا؟ لأنه فيه مشقة فيه مشقة وفيه صبر عظيم طبعا اليوم يا أخوة صار الحج سهل رغم هذه السهولة الناس تعتبره صعب أما في ذلك الوقت كان في جبال يصعد الناس عليه وصخور ما في ماء لا ما في طعام يجب الناس انه تسير على الاقدام يعني الان بين الحرم يعني بين الحرم وبين بين عرفه في حوالي 18 كيلو متر تصور قبل كانوا يمشوها وكلها وعره الان في شوارع مفتوحه كذا قبل ما كان في هذا كان صعب على الناس جدا وكان الناس تسافر يعني الذي كان يكون في الاندلس وياتي من الاندلس الى الحج هذا يستغرق 3-4 شهور في الطريق فذلك كانت الناس تحج تستغرق 4-5 سنوات في رحلة الحج أما اليوم فأنت تحج في 5 أيام تأخذ الطيارة من هنا تنزل هناك وبعدين ترجع بالطيارة دقيقتين ورغم ذلك سبحان الله الإنسان كان الإنسان أكثر شيء جدل صلى الله عليه وسلم زيك سنة 55 عائشة رضي الله عليها ساكتب وكزنت الله gibt es Jihad für Frauen? Das Wort ja, Jihad, aufpassen. Gibt es Jihad für Frauen? Der sagte ja. Sie müssen Jihad praktizieren, aber ohne Kämpfen. Ohne Kämpfen. Dann sagte er, Al-Hajj wal-Umrah. Pilgern und besuchen des Hauses Allahs. Das Hadith ist bei Imam Ahmad und Ibn Majah und ursprünglich ist dieses Hadith bei Al-Bukhari. Bei Al-Bukhari, Aisha radhiyallahu anha sagte, O Prophet, wir finden, dass Jihad die beste Tat ist. Sollten wir, das wird die Frau, sollten wir auch Jihad praktizieren? Der Prophet sagte, nein, der beste Dschihad ist eine angenommene Pilgerreise oder ein angenommenes Hajj. Das ist die beste Art von Dschihad. So sagte der Prophet Muhammad in diesem Hadith. Und das war Al-Bukhari, dieses Hadith. Subhanallah. Das bedeutet erstmal, Al-Jihad bedeutet nicht immer, wie manche denken, dass man kämpft. Weil hier auch Al-Hajj wurde Al-Jihad genannt. Und auch Al-Quran, wenn du Quran rezitierst und die Leute den Quran erklärst, dann ist es auch Jihad. Weil Allah sagt, وَجَاهِدُونَ بِيْجِهَادًا كَبِيرًا. Das ist Al-Quran. Auf jeden Fall, das Hadith hier geht nicht um Jihad jetzt, sondern das ist um was anderes, und zwar über Al-Hajj. Das geht um Al-Hajj in diesem Hadith. Aisha radhiyallahu anha fragte, müssen die Frauen auch wie die Männer sich bemühen, dass wir auch eventuell kämpfen? Der Prophet sagte, ja, aber ohne Kampf. Sie brauchen nicht zu kämpfen. Das Bemühen einer Frau ist, dass sie pilgert und dass sie Umrah macht. Und in diesem Hadith ist natürlich der Beweis dafür, dass Hajj Pflicht auch ist, und manche Gelehrten sagen auch Al-Umrah, weil der Prophet sagte, Hajj und Umrah. Warum ist das so wichtig? Weil Hajj wirklich mit Bemühen und Anstrengen verbunden ist. Heutzutage ist es anders geworden. Heutzutage, du nimmst ein Flugzeug, dann nach 4 Stunden landest du in Jeddah und dann nimmst du einen Bus, 1 Stunde, und dann bist du in Mekka. Und dann machst du deine Umrah, vielleicht 2 Stunden, und dann nimmst du nochmal den Bus nach Jeddah, und dann bist du hier nochmal. Das ist alles. Das kann innerhalb 2 Tage. Man kann innerhalb 2 oder 3 Tage Umrah machen. Hajj kannst du innerhalb 6 Tage oder 5 Tage praktizieren. So leicht ist das geworden. Es gibt Straßen, es gibt überall Wasser, Essen. Alles ist sozusagen geregelt. Obwohl die Menge so viele Leute, die Menge ist so viel. Früher war das anders. Die Leute von Andalus, Südspanien, als sie Hajj machen wollten, sie haben 4 Monate nur Hinreise und 4 Monate Rückreise gebraucht. Manche Leute haben 5 Jahre für Hajj gebraucht, weil sie in jede Stadt gekommen sind, und dann sind sie dort geblieben, die haben gearbeitet. Imam Ahmed war einer von ihnen. 5 Jahre war er auf dem Weg von Hajj. Und der hat nach Wissen gesucht und so weiter. Deshalb soll man aufpassen. Das ist sehr schwer. Schaut mal, früher wie das war. Es gab keine Straßen, das waren Steine, es gab kein Wasser, es gab kein Essen. Die Leute müssten die ganze Zeit laufen. Denk mal, 18 Kilometer in den Bergen zu laufen. Das ist nicht leicht. Manche Leute denken, ach, das ist so leicht. Versuch mal 200 Meter. Auf einen Berg zu laufen, dann sehen wir uns. Deshalb, die Sache ist so, das war so schwer, und das ist wirklich mit Bemühen und mit Anstrengen, das hat mit anstrengendem Bemühen zu tun. Heutzutage ist anders geworden, ist leichter, aber trotzdem finden die Leute das schwer, weil das mit Anstrengen wirklich verbunden ist. Es gibt sehr viele Leute, und das ist sehr schwer für die Leute. Deshalb, das ist eine Art Dschihad, dass man Hajj macht, und das ist speziell für Frauen und Kinder. وعن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف وهو في ضعيف الترمذي. نحن بارك الله فيكم قلنا إذا كان الحديث ضعيف فما نحتاج نتكلم عليه كثير، ولكن إذا صح هذا الحديث، إذا صح أو كان حسن، فيعني العمرة ليست واجبة وإنما العمرة مستحبة. أما إذا لم يصح فيبقى الأمر عليهن حج وعمرة واجبة ولو مرة واحدة في العمر، والله أعلم. 656 Jabir radhiyallahu alayhi erzählte, eine Person vom Weiten kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und diese Person sagte: O Gesandter Allahs, erzähle mir von Al-Umrah. Ist Al-Umrah Pflicht? Der Prophet sagte: Nein. Aber wenn du Umrah praktizierst oder verrichtest, ist besser für dich. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmed und bei Tirmidhi. Und das ist normalerweise bei Jabir sozusagen, das ist von Jabir. Aber Ibn Uday hat das überliefert und das ist schwach. Und diese Überlieferung ist eine schwache Überlieferung. Sie hat das überliefert, aber das ist schwach. Und wir haben eine Regel, wenn wir brauchen wir nicht viel dazu zu erzählen oder wir brauchen nicht viel davon zu erzählen. Und eine Sache ist wichtig hier, wenn diese Überlieferung authentisch wäre, dann heißt das, Al-Umrah ist nicht Pflicht. Wenn das authentisch, Entschuldigung, ja, wenn das authentisch wäre, dann heißt das, Al-Umrah ist kein Pflicht. Wenn das nicht authentisch ist, dann gibt es zwei Ansichten von den Gelehrten. Zwar einige sagen, Al-Umrah ist Pflicht, andere sagen, das ist empfehlenswert, aber mindestens einmal im Leben sollte man Umrah praktizieren für Allah subhanahu wa ta'ala. Laut des Hadithes, was davor kam, bezüglich Frauen, Jihad haben, nein, aber, oder ja, aber ohne Kämpfen, und das ist Al-Hajj und Al-Umrah. Wallahu ta'ala ala. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان الحج والعمرة فريضتان ولكن هذا الحديث كذلك ضعيف وذكرنا أنه ابن عدي ذكر هذا وذكره ابن عدي والبيهقي من حديث عن عطاء جابر الحج والعمرة فريضتان ففيه إذا صح هذا الأثر ففيه أن الحج بارك الله فيكم والعمرة واجب وطبعا استدل أهل العلم بالوجوب بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله استدلوا بهذه الآية وهو قول ابن عمر وكذلك البخاري بوب باب وجوب العمرة وفضلها وذكر كلام ابن عباس وابن عمر لأن ابن عباس كذلك قال في هذا الأمر واستدل على الوجوب بحديث عند الترمذي حج عن أبيك واعتمر فذلك قال الشافعي بالوجوب قال غيره بعدم الوجوب والأمر فيه خلاف فالأمر في خلاف بين أهله على كل إن هذا الأثر ضعيف 657 von Jabir aufgehoben zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة فريضتان الحج und عمرة sind zwei Pflichten und wenn man sagt zwei Pflichten in diesem Zusammenhang بارك الله فيكم dann wenn diese Überlieferung authentisch wäre heißt das, dass Al-Umrah auch Pflicht ist. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Das ist bei Ibn Uday al-Bayhaqi. Und das ist schwache Überlieferung. Und weil das schwach ist, da kann man das nicht als sozusagen als Beweis nehmen, dass Al-Umrah Pflicht ist. Al-Hajj sowieso ist Pflicht. Es gibt Konsens, wenn man imstande ist. Aber bei Al-Umrah gibt es unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten. Einige, wie Ibn Umar und Ibn Abbas, die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallam, sagen, Al-Umrah ist auch Pflicht. Al-Bukhari sagt auch Pflicht. Al-Imam Shafi'i sagt auch Pflicht. Al-Bukhari hat in Sahih al-Bukhari Verpflichtung von Umrah. Die Verpflichtung von Umrah. Andere Gelehrten sagen, nein, Al-Umrah ist nicht Pflicht, aber die Sache ist umstritten zwischen den Gelehrten, Barakallahu fikum, gesagt worden. وعن أنس رضي الله عنه 658، وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الزاد والراحلة. الحديث أخرج رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. الحديث ضعيف من رواية الدارقطني وشديد الضعف عند الترمذي. رواية الترمذي شديد الضعف وعند الدارقطني ضعيف. السبيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية الحج، قال: الزاد والراحلة، يعني عنده زاد، وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبيل هنا ما معنى السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، يعني الإنسان اللي عنده زاد سفر وعنده راحلة خلاص، هذا عليه الحج، عليه الحج. ولكن الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. حديث زيكسوندت أختم فمسك أنس رضوان الله عليه زاكته دي بروفيت صلى الله عليه وسلم فودي كفخا فاس بدوتك سبيل عند آية دي آية آل عمران دي آل عمران دي أزيب النويسك يا زاكته الزاد بس بدوتك بس من في اسم ترينكن بخوخ فان اسم ترينكن بخوخ Das ist deine Versorgung überhaupt. Von Rahila, das ist Reittier. Reittier. Oder Fortbewegungsmittel, könnte man auch sagen. Das war Ad-Darqutni. Und diese Überlieferung bei Ad-Darqutni ist schwach. Und auch Ad-Tirmidhi hat das überliefert von Ibn Umar. Aber das ist sehr schwach, die Überlieferung, was bei Ad-Tirmidhi ist. Deshalb, diese Überlieferung kann man nicht als Beweis nehmen. Diese Überlieferung kann man nicht als Beweis nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weil Nasi Hujjul Beti und Astata'a alayhi sabila, es ist verpflichtet für die Leute, das Pilgern, wenn sie imstande sind. Imstande, das heißt Sabila hier, ja? Wenn sie den Weg und so weiter haben. Was bedeutet das? Das wäre laut dieser Überlieferung, dass man für Versorgung etwas hat, Essen, Trinken auf dem Weg und dass man auch Reittiere. Aber weil diese Überlieferung schwach ist, da kann man das nicht als Beweis nehmen. Allah Ta'ala ala wa alam. Und Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam laqiya rakban bil rawha faqal man al-qawm faqalu man ant faqal Rasulullah فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. طبعا يحتمل أنهم ما كانوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنهم لقوه ليلا فما رأوا، أو قيل أنهم لم يكونوا قد التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل. والروحاء منطقة قرب المدينة أو محل قرب المدينة. فلما سألهم من القوم قال المسلمون، فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فذاك رفعت امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر، أي بسبب حملها له وحجها به، أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم، أو بسبب الأمرين الأجر. حديث عن مسلم. والحديث دليل على أنه يصح حج الصبي وينعقد سواء كان مميزا أو لا، حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أو حجة أخرى. فإذا يحج عن هذا الطفل، ولكن عليه حجة الإسلام لأنه هو طفل ما تجزي. وقال بعض، يعني في فرقة شذت وقالوا نعم يجزي، احنا خلص إذا حج عنه غلوة الطفل يكفي، ولكن الصحيح غيره. بارك الله فيكم، والله تعالى على واحد. 652 ابن عباس ابن der Prophet Gottes sallallahu alaihi eine reisende Gruppe getroffen in Ar-Rawha. Ar-Rawha ist ein Vorort vor Medina. Hat eine Gruppe von Leuten bei Ar-Rawha getroffen. Er sagte, wer sind die Leute? Wer seid ihr? Dann haben sie gesagt, wer bist du? Der Prophet sagte, ich bin der Gesandte Allahs. Eine Frau hat ein Kind gehoben und sie sagte, gilt Hajj für dieses Kind? Der Prophet sagte, ja, und du bekommst auch Lohn. Du hast auch Belohnung. Diese Überlieferung ist in Sahih Muslim. Es gab eine Gruppe von Leuten, die waren Reisende in diesem Gebiet, in Ar-Rawha, vor Ort von Medina. Der Prophet, es könnte sein, dass das in der Nacht war oder dass die Leute den Propheten früher nicht getroffen haben. Deshalb fragten sie ihn. Ob der Prophet erstmal fragte, wer sind die Leute? Die haben gesagt, wir sind Muslime. Dann sagten sie ihm, wer bist du? Der sagt, ich bin der Gesandte Allahs. Dann hat eine Frau das sozusagen genutzt, diese Möglichkeit. Und sie sagte ihm, gibt es für dieses Kind Hajj? Also wenn ich pilgere mit diesem Kind. Der Prophet sagte ja, es gibt Hajj für ihn. Oder für dieses Kind. Und du bekommst Lohn. Was ist Lohn? Entweder, dass sie das Kind trägt und sie macht Hajj mit ihm. Oder, dass sie nach diesem Urteil gefragt hat, oder beides, weil sie das Kind trägt und sie bekommt dafür Lohn, danach gefragt hat und die Leute haben davon gelernt. Es gibt natürlich auch hier in diesem Hadith den Beweis, wenn die Eltern für das Kind Hajj machen und das Kind ist dabei, dass sie Lohn dafür bekommen. Und dass das Kind sozusagen, als ob das Kind diese Pilgerreise gemacht hätte. Aber heißt das, dass das Kind nicht mehr Hajj praktizieren muss oder verrichten muss? Die Gelehrten sagen, nein. Der muss, wenn das Kind schon zur Rechnung fähig geworden ist, das bedeutet, wenn das Kind geschlechtreif geworden ist, dann muss das Kind nochmal pilgern. Andere Gelehrten, die sind sehr wenige, die haben gesagt, nein, er braucht nicht. Aber richtig ist, wenn das Kind geschlechtreif und zurechnungsfähig geworden ist, dann muss er nochmal Hajj machen. Aber seine Eltern haben Lohn bekommen, weil er mit ihm Hajj gemacht hat. Und es gibt eine Überlieferung von Ibn Abbas, der sagte, jedes Kind, wenn auch die Eltern mit ihm Hajj gemacht haben, muss nochmal Hajj verrichten. Das ist, wenn das Kind war, das vor Pubertätzeit war, dann muss er nochmal Hajj machen. Wallahu ta'ala a'lam. Ich denke, wir bleiben hier. Wir stoppen bei Hadith 659. Weil wir noch ein paar Minuten zum Gebet haben, einen neuen Hadith anfangen, dann, barakallahu fikum, brauchen wir Zeit. إذن سنقف هنا بارك الله فيكم لأنه لو بدأنا بحديث آخر سنحتاج إلى وقت أكثر. المؤلف رحمه الله تعالى ما يتكلم على ناحية الحج من الناحية، بارك الله فيكم، من ناحية الرقائق ومن ناحية الفضل كفضل يعني الذي نعلمه في الكتب الأخرى، وإنما هو يركز على الناحية الفقهية، ناحية الأحكام، ناحية الأحكام. من زلت هي بماكن بس دي أوتر في بلوغ المرام آخ دي أكليغة بس بدوت سبل السلام الصنعاني Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen beide Barmherzigkeit schenken. Diese Leute, sie haben jetzt nicht die Seite von Herz, das wird, was die Herzen weich macht. Eher haben sie dieses Werk sozusagen oder diese Erklärung gegeben von der Urteilseite. Das heißt, was ist das Urteil für dieses Thema oder für das andere Thema? Und deshalb sollte man hier aufpassen, Barakallahu fikum, wenn wir über solche Themen sprechen. Wir sprechen hier über Urteile in der Religion, damit man die Basis versteht, wenn man über Hadsch spricht und was ist hier der Beweis und was ist hier der Beweis. Das geht nicht jetzt um Herz weich machen oder Herzergreifendes. Und das ist sehr wichtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Gelehrten reichlich belohnen für ihre Arbeit. Und das Buch von Al-Hajj ist wichtig, Hajj verrichten wollen für Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist empfehlenswert, das zu machen. Barakallahu fikum, l'insan alladhi yastati an yahajj falyaf'al. الإنسان ما يعرف. والله أنا التقيت بأحد الأخوة في المسجد قبل سنين فقلت له يا أخي حج الآن أنت مستطيع حج. كان الأخ معه هذا الجواز الأزرق، جواز اللجوء هذا، قلت له حج. قال لي إن شاء الله فيما بعد. قلت له يا أخي ما تعلم أنت، قد يصير معك شيء يسحبه منك الجواز. قال إن شاء الله خير. فما مضت السنة إلا وسحبوا منه الجواز. لا ما عاد يستطيع الحج، ولكن لما كان ما كان يستطيع. وإذا رجع لبلاد المسلمين يا أخو، بلاد المسلمين ما تقبل الحج في بعض البلاد فوق 55 سنة، أعرفه والعياذ بالله حتى يحج، نسأل الله السلامة. ولكن الإنسان إذا عنده استطاعة فليفعل، لا يتأخر، لأنه قد يأتي يمرض يفقر وما يستطيع، فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. eine Empfehlung فالله سبحانه وتعالى، wenn man imstande ist, dann sollte man Hajj machen. Da sollte man nicht warten und sagen später, später. Ich habe eine Person hier bei uns in der Moschee getroffen und ich habe ihm einmal gesagt, أخي بارك الله فيك، versuch mal zu pilgern. Der sagte mir, ja, inshallah mache ich. Und er hat diesen blauen Pass, dieser Asylpass. Ich habe gesagt, du hast jetzt Pass und du bist jung und du hast Geld, mach das, was mit dir passieren könnte. Er sagte, inshallah. Nach einem Jahr, man hat von ihm diesen Pass zurückgezogen. Der kann jetzt nicht mehr pilgern. Der hat die Möglichkeit gehabt, aber jetzt nicht mehr. Weil er jetzt kein Pass hat, der kann nicht reisen. Und deshalb, das ist ein Beispiel unter vielen Beispielen, dass man sagt, pilgere nicht, dass du wartest und dann hast du keine Möglichkeit mehr. Und wenn du in den muslimischen Ländern leben würdest, dann vergiss es, wenn du 30 oder 35 bist, Hajj zu machen. Vergiss es dann. Die geben Möglichkeit für die Leute, Hajj zu machen, nur wenn sie über 50 Jahre alt sind. 55, in manchen über 60. Wenn du 60 geworden bist, dann kannst du beantragen, Hajj zu machen. Und noch dazu, in manchen Ländern, du musst bestechen. Du musst Geld zahlen unter dem Tisch, damit sie deinen Namen schreiben, dass du pilgern darfst. Deshalb soll man aufpassen. Hat man hier die Möglichkeit? Hat man die Möglichkeit, sollte man schnell pilgern und sollte man Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.